Kapitel 2 Und am dritten Tage war eine Hochzeit in Kana in Galiläa, und die Mutter Jesu war da, Jesus aber und seine Jünger waren auch zur Hochzeit geladen. Und als der Wein ausging, spricht die Mutter Jesu zu ihm, »Sie haben keinen Wein mehr.« Jesus spricht zu ihr, »Was geht's dich an, Frau, was ich tue? Meine Stunde ist noch nicht gekommen.« Seine Mutter spricht zu den Dienern, »Was er euch sagt, das tut.« Es standen aber dort 6 steinerne Wasserkrüge für die Reinigung nach jüdischer Sitte, und in jeden gingen 2 oder 3 Maße. Jesus spricht zu ihnen, »Füllt die Wasserkrüge mit Wasser.« Und sie füllten sie bis oben an. Und er spricht zu ihnen, »Schöpft nun und bringt's dem Speisemeister.« Und sie brachten sie ihm. Als aber der Speisemeister den Wein kostete, der Wasser gewesen war und nicht wußte, woher er kam, die Diener aber wußten's, die das Wasser geschöpft hatten, ruft der Speisemeister den Bräutigam und spricht zu ihm, »Jedermann gibt zuerst den guten Wein und, wenn sie betrunken werden, den geringeren. Du aber hast den guten Wein bis jetzt zurückbehalten.« Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat, geschehen in Kana in Galiläa. Und er offenbarte seine Herrlichkeit. Und seine Jünger glaubten an ihn. Danach ging Jesus hinab nach Kapernaum, er, seine Mutter, seine Brüder und seine Jünger, und sie blieben nicht lange da. Und das Passafest der Juden war nahe, und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Und er fand im Tempel die Händler, die Rinder, Schafe und Tauben verkauften, und die Wechsler, die da saßen. Und er machte eine Geißel aus Stricken und trieb sie alle zum Tempel hinaus, samt den Schafen und Rindern, und schüttete den Wechslern das Geld aus und stieß die Tische um und sprach zu denen, die die Tauben verkauften, »Tragt das weg und macht nicht meines Vaters Haus zum Kaufhaus!« Seine Jünger aber dachten daran, dass geschrieben steht, »Der Eifer um dein Haus wird mich fressen.« Da fingen die Juden an und sprachen zu ihm, »Was zeigst du uns für ein Zeichen, dass du dies tun darfst?« Jesus antwortete und sprach zu ihnen, »Brecht diesen Tempel ab, und in 3 Tagen will ich ihn aufrichten.« Da sprachen die Juden, »Dieser Tempel ist in 46 Jahren erbaut worden, und du willst ihn in 3 Tagen aufrichten?« Er aber redete von dem Tempel seines Leibes. Als er nun auferstanden war von den Toten, dachten seine Jünger daran, dass er dies gesagt hatte, und glaubten der Schrift und dem Wort, das Jesus gesagt hatte. Als er aber am Passafest in Jerusalem war, glaubten viele an seinen Namen, da sie die Zeichen sahen, die er tat. Aber Jesus vertraute sich ihnen nicht an, denn er kannte sie alle. Und bedurfte nicht, dass ihm jemand Zeugnis gab vom Menschen, denn er wusste, was im Menschen war.